die sieben Wunder von Fleetwood Mac. Das achte Wunder ist, dass ich um diese Uhrzeit schon zu Ihnen sprechen kann. Es ist 6:06. Wo anders sollte es erfunden worden sein, das Video für Katzen, als in Amerika natürlich. Es zeigt Vögel, Eichhörnchen und Meereskatzen. Nur was machen die armen Tierchen eigentlich morgens im Radio? Genau, guten Morgen Deutschland hören. Morgen, ihr Katzen. Stefan auf Wiroski. Oder was? Die Zeit bleibt nicht stehen, rennt immer weiter. Es ist mittlerweile 6:10. Die Weckwunschplatte. Guten Morgen, Marianne Schwalm. Ja, guten Morgen. Und herzlichen Morgen. Glückwunsch zum Geburtstag. Herzlichen Danke. Glückwunsch. Und das wünscht auch der M, ja, ich weiß den Vornamen nicht, hat er nicht auf die Karte geschrieben, Boshammer, aber den kennen Sie hoffentlich. Ja, den kenne ich, dein lieber Arbeitskollege. Ein Kollege von Ihnen. Sind Sie denn schon wach, Marianne? Ja, soeben. Alles klar, und Sie feiern heute... Familie hat früh geweckt. Ja, klar, an einem Geburtstag. Logisch, ne? Ja. Und Sie feiern auch heute ein bisschen in der Firma. Müssen Sie denn noch hin? Ja, Und da treffen Sie den. Wie heißt er denn mit Vornamen? Nein, der Klaus ist diese Woche nicht da. Der ist auf Geschäftsreise. Deshalb hat er mir lichtsicher so einen lieben Gruß geschickt. Aha, das haben wir gerne. Erst eine Karte schicken und die anderen Leute aus dem Bett werfen und dann auf Geschäftsreise gehen. Ja. Na gut, also herzlichen Glückwunsch in jedem Fall vom Klaus. So heißt er mit Vornamen, ne? Ja. Feiern Sie noch schön, Marianne. Danke sehr. Und hören Sie noch ein bisschen RTL und Guten Morgen Deutschland. Es Danke gibt natürlich sehr. Auch einen Wunsch vom Klaus. Und zwar hat er hier geschrieben, er hätte ganz gern von Status Quo Let's Dance. Das Ding heißt richtig Anniversary Waltz. Ich hoffe, das gefällt Ihnen, ja? Ja, danke. Hier ist er für Sie. Tschüss, Marianne. Bevor der Föhn explodiert oder die Kaffeetasse aus dem Fenster geworfen wird, unterbrechen wir hier mal die Jungs von Status Quo. Wir haben irgendwann mal zwei Gitarrengriffe gelernt und dann konnten sie nicht mehr davon ablassen. Es ist 17:45 und das hier ist die Wegwunschplatte für die Marianne Schwalm aus Wuppertal. Ein Arbeitskollege hat sich diese Platte für Sie gewünscht zu Ihrem Geburtstag. Wir können auch Sie wecken, wenn Sie möchten. Schreiben Sie einfach eine Karte an RTL Radio, Stichwort Wegwunsch in L2850. Luxemburg, vielleicht wecken wir auch Sie. Hier sind Four Seasons und Oh, What a Night. Nein, was für ein Tag. What

someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. RTL aktuell das Wetter. Um 6.30 Uhr. Heute Morgen sollten Sie am besten vorsichtig fahren. Es besteht nämlich teilweise Glatteisgefahr. Später ist es im Norden allgemein stark bewölkt mit einzelnen Niederschlägen. Ansonsten wechselhaft bewölkt mit einigen Aufheiterungen bei schwachen östlichen Winden. Die Temperaturen liegen auch heute kaum über 5 Grad. Die Schlagzeilen mit Peter Escher. Der Eisenbahnerstreik bleibt unter Volldampf. Ein Übergreifen auf die Bundesbahn wird nicht mehr ausgeschlossen. Deutschland hilft der Sowjetunion. Kanzlerberater Telschek berät in Moskau über Transportmöglichkeiten für die Lebensmittel. Und die 11. UNO-Resolution gegen Irak erlaubt auch eine gewaltsame Lösung. Bis zum 1. oder 15. Januar sollen Kuwait geräumt und alle Geiseln freigelassen sein. Mehr dazu um 7 in den Themen am Morgen. Jetzt gibt's Klatsch mit Iris Domakowski. Block für die New Kids an der 53. Straße in Manhattan kauften die New Kids on the Block 5 große Apartments. Der Preis für die Nobelwohnung ist nicht bekannt, aber zumindest sollen sie schon bezahlt sein. Endlich ein Ehepaar auf der indonesischen Insel Bali hat Mick Jagger seine langjährige Freundin Jerry Hall geheiratet. Die Trauung hat schon am vergangenen Mittwoch stattgefunden, aber Jagger hat die Hochzeit bis jetzt geheim gehalten. Liebesdiät für Ryan O'Neill. Die US-Schauspielerin Farrah Fawcett hat ihrem Freund Ryan O'Neill jegliche Zärtlichkeiten versagt. Grund: Ryan ist zu fett, genau 10 Kilo. Wenn er die wieder runter hat, dann darf er auch wieder ran. Ihr seid so schmutzig, Alter. Das war RTL aktuell, es ist 6.32 Uhr. We had enough to last long time. Delegation heißt diese Band. Das ist eine internationale Delegation von Leuten, die jetzt die genaue Uhrzeit wissen möchten. Okay, kann ich euch bieten? Es ist 6:35 Uhr. Jetzt aber wieder raus. Ja, okay, alles gut. Okay, hier ist Bab. Alles im Lot. Steht auf die Drachen am Fluss und denk am Ende. 20 vor 7, ob wirklich alles im Lot ist, das können Ihnen erst die Sterne verraten. Das RTL Tageshoroskop. Und kein Morgen allein, denn RTL ist ja da. Es ist 6 Uhr und gleich 49 Minuten. Hier ist Jimmy Somerville. To love somebody. Guten Morgen. Sicher warten Sie schon auf den RTL-Frühstückstipp? Kein Problem, in wenigen Minuten kommt er bei uns. Es ist gleich 6 Uhr und 53. RTL Malo. Der Löwe mag vielleicht schlafen, Offini. Es ist 6 Uhr und 57. Wer ist denn bei uns am Wunschtelefon? Guten Tag, ich heiße Tanja Müller und ich möchte meine Familie grüßen und alle, die mich mögen. Und ich wünsche mir das Lied Girl, I'm Gonna Miss You von Milli Vanilli und ich höre RTL auf der Mittelwelle. Hanging on a lover's cross a while. You put your smile das Wetter. Für Stubenhocker auch heute wieder das ideale Wetter. Bewölkt und neblig trüb. Allerdings nur mit wenigen Niederschlägen. Nachmittag soll es sogar vereinzelt auflockern. Kalt bleibt es aber trotzdem heute früh vereinzelt Frost und damit auch Glatteisgefahr. Später steigen die Temperaturen auf 5 Grad. Space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. You're the cutest thing I ever did see. Really love your peaches, wanna shake your tree. Guten Morgen, Deutschland. Letzte Sommer war sehr schön. Ich bin in irgendeiner Bucht gegangen. ist an mir Feuer auf der Haut. Du riechst das Wasser und nix ist laut. Irgendwo in Griechenland, jede Menge weißer Sand, auf mein Rücken nur deine Hand. Nach zwei, drei Wochen hab ich's gespielt. Ich hab das Lebensgefühl dort inhaliert. Die Gedanken drehen sich um. Was aus wichtig war, ist jetzt ganz dumm. Du sitzt bei einer Olivenbaum und du spürst dich mit einem Stern. Es ist so anders als daheim. Und irgendwann bleib ich dann dort. Lass alles liegen und stehen. Geh von daheim für immer fort. Darauf gib ich dir mein Wort. Wie viele Jahre hat noch vergehen? Irgendwann bleib ich dann dort. In unserer Hektomatik-Welt dreht sich alles nur um Macht und Geld. Finanz und Banken steigen wir drauf. Die Rechnung, die geht sowieso nie auf. Und irgendwann fragst du dich wieso, quäl ich mich da so schrecklich an und bin nicht längst schon weiß Gott wo. Nicht so weit. Noch was zu tun befiehlt die Eitelkeit. Doch bevor der Herzinfarkt mich mit 40 in die Windeln prackt, lieg ich schon irgendwo am Strand, ein Bottel Rotwein in der Hand und steck die Füße in weißen Sand. Und irgendwann bleib ich dann durch. Lass alles liegen und stehen, geh von daheim für immer fort. Darauf gebe ich dir mein Wort, wie viele Jahre auch noch vergehen, irgendwann bleib ich dann dort. Und irgendwann bleib ich dann dort. Lass alles liegen und stehen, geh von daheim für immer fort. Darauf gebe ich dir mein Wort, wie viele Jahre auch noch vergehen, irgendwann bleib ich dann dort. Da kostet eine Zitrone zwischen 15 bis 20 Rubel. Das muss man sich vorstellen, wenn man 200 Rubel im Monat verdient, dann überlegt man sich, ob man sich diese eine Zitrone kaufen soll. Ja, ist klar. Hast du mit vielen Menschen drüben gesprochen? Was erzählen die so? Es ist trostlos. Und die Leute wissen es auch. Und Gorbatschow ist natürlich gar nicht so gut angesehen bei ihnen. Dass der Mann weltpolitisch was bewegt hat, das sagen die auch und sehen die auch. Aber sie sagen letztendlich, uns ist der Bauch näher als irgendein europäisches Land, was jetzt sich jetzt groß freuen kann. Und es ist schlechter geworden. Daran hat natürlich nicht Gorbatschow schuld, sondern daran ist im Prinzip das System schuld, in dem wir seit 80 Jahren leben. Der Sozialismus, Kommunismus funktioniert natürlich nicht. Es bereichern sich einige wenige dran. Ansonsten ist es so desolat, dass also meinetwegen ganze Züge voller Lebensmittel einfach rumstehen, weil keine Order ergangen ist, sie zu entladen, weil keine Pläne bestehen, wo wir es hinliefern können. Und ich glaube, das wird auch das Hauptproblem sein von irgendwelchen Hilfslieferungen, dass die nun tatsächlich sauber verteilt werden, ohne dass irgendjemand sich daran eine goldene Nase stößt. Ja, vielen Dank, Björn. Zunächst mal, diese Woche noch soll es losgehen mit bundesweiten Hilfsaktionen. Per Lastwagen und Flugzeug sollen Hilfsgüter und Lebensmittel in die Sowjetunion geschafft werden. Das Rote Kreuz wird die Organisation übernehmen. Wie das Ganze funktioniert, darüber gleich mehr mit dem Vizepräsidenten des Deutschen Roten Kreuzes. RTL um 20 nach 7. Gonna be lonely again. And if ever you go, 'cause I know that from this moment on I won't have you around. And if ever you go, then I know at a glance that I won't stand a chance. So hold on to my love, I'm nothing and I can't get along without you. You're the light of my life, there's no living without your love. Oh baby, nobody's taking your place but for you. Monaten um die Erde. Nichts Besonderes, denken Sie? Warten Sie es ab. Sind Auberginen drin, Zucchini. Wie kein anderer. 7.23 Uhr in 8 Monaten um die Erde. Dies schafften 2 Amerikaner und 2 Sowjetbürger. Die 4 waren nicht etwa mit dem Auto, Boot oder Flieger unterwegs, sondern vielmehr mit dem Fahrrad. Müssen Sie sich mal vorstellen, die ganze Zeit gestrampelt, die Jungs. Gestern kamen die Radler in St. Paul im Bundesstaat Minnesota an. Der 25-jährige Steve Büttner erklärte, dass die schwerste Strecke in Sibirien vor ihnen lag. Da hörte die Straße plötzlich auf und die Sportler mussten über 1300 Kilometer die Räder durch die Sümpfe und auf Eisenbahnschienen schieben. Soll sich Björn mal ein Beispiel dran nehmen. Die Fahrradtour diente nicht nur zur körperlichen Ertüchtigung, sondern auch als Friedensmission. Steve Büttner hat gesagt, wenn jeder so etwas tun würde, wäre Krieg unmöglich. Guten Morgen, Deutschland! Go! Ja, im Radio RTL, ja, RTL. Wir sagen guten Morgen, wir hier von RTL. Guten Morgen. 1, 2, 3, wir sind jeden Tag dabei. Radio von RTL, von RTL. RTL aktuell, das Wetter. Eine Kaltfront zwischen der Nordsee und Dänemark zieht nach Nordosten. Dabei ziehen kühle Luftmassen nach Deutschland. Das heißt heute Morgen teilweise Frost, aber auch Nebel und Wolken. Im Laufe des Tages bleibt es vielfach bewölkt mit einzelnen Aufweiterungen. Die Temperaturen steigen kaum über 5 Grad. Die Schlagzeilen mit Peter Escher. Der Eisenbahnerstreik in Ostdeutschland ist weiter unter Volldampf. Ein Übergreifen auf die Bundesbahn ist nicht mehr auszuschließen. Die deutsche Hilfe für Sowjetbürger kommt auf volle Touren. Kanzlerberater Telschik berät in Moskau die Transportmöglichkeiten. Und der Wahlausgang bei den britischen Konservativen wird voller Spannung erwartet. Die Presse sieht Finanzminister Major als Favoriten. Mehr dazu in unseren 8 Uhr Nachrichten. Jetzt Verkehrsservice mit Iris Domakowski. Schwerer Unfall auf der A57 von Krefeld in Richtung Goch. Zwischen Krefeld und Mörskapellen 4 Kilometer Stau. Die Fahrbahn in Richtung Goch ist vollständig gesperrt. Umleitungsempfehlungen: Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Krefeld-Gartenstadt auf die B509 abgeleitet, weiter auf die B57 und durch Mörskapellen wieder auf die A57. Nähere Einzelheiten zum Unfall sind noch nicht bekannt. Wir stehen aber mit der Autobahnpolizei in Mörs in Verbindung und werden Sie informieren. Durch Neugierige gibt es auch Stau in der anderen Richtung auf der A57 von Goch in Richtung Krefeld. Zwischen Kreuz Mörs und Krefeld-Gartenstadt 3 Kilometer. Und auf der A52 von Essen in Richtung Düsseldorf, zwischen Ratingen-Tiefenbroich und Düsseldorf-Rath, 2 Kilometer zähfließender Verkehr durch hohes Verkehrsaufkommen. Das war RTL aktuell. Es ist 7 Uhr und gleich 32 Minuten. Die RTL-Wahlwette. Wie viel Prozent bekommen CDU, SPD, FDP und Grüne nächsten Sonntag? 2. Dezember, erste gesamtdeutsche Wahl. Zwei werden gewinnen, der am Sonntag die meisten Stimmen bekommt. Und einer von Ihnen, 1500 Mark für den besten Tipp. 1500 Mark in bar. Sofort Postkarte mit Ihrem persönlichen Tipp in den Kasten werfen an RTL Radio, L2850 Luxemburg, Stichwort Wahlwette. Und jeden Nachmittag zwischen 4 und 5 die aktuellen Wettquoten für die Bundestagswahl eines der größten englischen Wettbüros. Die RTL-Wahlwette. Die RTL-Wahlwette. Die RTL-Wahlwette. Und danach gibt es übrigens die RTL-Delfin-Wette. Na, dazu kommen wir später. Und da das noch ein bisschen hin ist zur Wahl, machen wir heute Folgendes. Wir verspielen, damit Sie nicht so lange warten müssen, eine Kiste Sekt in RTL und Guten Morgen Deutschland. Und zwar eine Kiste vom Guten, vom Berner Massa. Eine Kiste Sekt für Sie. Aber natürlich nicht einfach so. Wir spielen Geburtstagsbonus. Ich brauche ein Datum. Und eine Glücksfee heute Morgen ist die Nadja. Nadja, sag mir mal ein Datum, irgendeins. Heute ist es der 1. Januar. Also okay, der 1. Januar. Alle Leute, die am 1. Januar Geburtstag haben, rufen jetzt an. Es geht um eine Kiste Sekt, aber bitte nur die, die am 1. Januar Geburtstag haben. Wir werden das nachprüfen. Gemogelt wird hier nicht. 00352 1331. And shivers running down my spine. The wind was singing through the telephone lines. Then I saw her. She looked so much like you. She smiled the way you do. But I was so alone. She laughed a little while, like a crazy, crazy child. So clear. Howie um 7.43 Uhr in RTL und guten Morgen Deutschland. Wir spielen Geburtstagsbonus. Es gibt eine Kiste Sekt für einen Kandidaten. Ich begrüße am Telefon den Christian Meierhofer aus Leverkusen. Hallo Christian. Hallo. Christian, wann hast du einen Geburtstag? Ja, ich habe ganz genau am 1.1.1974 Geburtstag. So richtig, ganz genau. Also am 1.1.74 bist du 16? Ja, bin ich. Okay, alles klar. Hui! Das können wir alles nachprüfen, ne? Das haben wir schon gemacht, Christian. Okay, also 16 Jahre alt wirst du am nächsten 1.1., aber jetzt gibt's schon mal von uns eine Kiste Sekt. Mit 16 kann man die auch schon köpfen, ne? Oder wird die schon Silvester aufgemacht? Ja, sagten Sie gerade, ich werde 16, ich werde 17, ich bin 16. Ach so, du wirst 17. Okay, Asche auf mein Haupt. Du weißt ja, mit wem du redest. Gut, also aber trotzdem die Frage, Silvester oder am Geburtstag? Wann machst du die Kiste auf? Silvester, feiern war. Silvester wird geteilt. Dann ersten rein und dann abends 12 Uhr. Okay, alles klar. Ich wünsche in jedem Fall, ja, was sagt man da? Prost, ne, am besten. Ja? Kann man sagen. Okay. Und bedanke mich fürs Mitmachen. Tschüss, Christian. Jo, tschüss. Die Platte mit dem Fusseln im Mund um 7.49 Uhr. Faith, Faith, Faith, Faith. Ich lade Sie ein zu einem kleinen RTL-Sprachkurs in wenigen Sekunden. Parkrestaurant, Café und Bistro. Offen für alle Gäste, auch wenn Sie nicht bei uns wohnen. Europa Park Hotel. Die Adresse im Herzen von Trier. Seit ein paar Tagen bildet RTL seine Redakteure in Sprachen aus. Christian Paulik war da. Hallo Christian, was hast du gelernt? Ich kann noch Sächsisch. Guten Tag. Das ist ja klasse. Die Supremes hören eine Sinfonie und Sie hören diese Uhrzeit. Es ist 7.56 Uhr und meine Frage, wer ist denn am Wunschtelefon? Hallo, hier ist Martin Scheife aus Lindhorst. Ich höre RTL auf Mittelwelle und wünsche mir Blue Savannah von Erasure. Heute ist dicker Wintermantel gefragt. Die Temperaturen heute Morgen noch um 0 Grad, später steigen sie bis auf 5 Grad an. Dabei ist es vielfach bewölkt mit einigen Aufheiterungen. Die Niederschläge halten sich heute zurück, nur im Norden kann es ab und zu mal regnen. Indestructible um 7:07. Hier ist RTL und guten Morgen Deutschland. Läuft das Band? Nein, das Band läuft nicht. Es ist alles live hier. Sonst hätte ich die Uhrzeit auch nicht sagen können. Auch Achim Reichel ist live für immer und immer wieder auf RTL. Komm zu mir, es wird kalt hier. Drück dich an mich, umschlinge mich fest. Wenn ich spüre, wie du 11 Minuten nach 8. Das Versorgungschaos in der Sowjetunion nimmt zu. Hilfsaktionen von verschiedenen Seiten sind geplant und vorbereitet. Heute fliegt Kanzlerberater Horst Teltschik nach Moskau. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Zusammen mit der sowjetischen Regierung will er über eine unbürokratische Hilfe sprechen. Unterstützung verspricht auch die Bundesluftwaffe. Sie steht in den Startlöchern für eine sogenannte Luftbrücke. Hilfsgüter können per Flugzeug in die Sowjetunion gebracht werden, darunter hauptsächlich Nahrungsmittel. Fregattenkapitän Stefan Lang. Es wird daran gedacht, auch aus der Einsatzreserve der Bundeswehr, also der Nahrungsmittelbevorratung, Vorratsbestände zur Verfügung zu stellen. Was nichts anderes bedeutet als die üblichen Marschpakete oder EPAs. Pumpernickel, Wurst und Käse, Kaffee, Tee, Zucker, Salz und natürlich die heiß begehrten Hartkekse oder Panzerplatten. Bundeswehr auf Einsatz in Osteuropa, vor ein paar Jahren immerhin noch Feindesland, inzwischen ist das aber nichts Neues mehr. Sicherlich ist das Ausmaß der Hilfe, was wir im Augenblick zumindest in der Planung vorhaben oder was wir möglich machen können, ein völlig neuer Aspekt der Hilfeleistung. Aber ich darf daran erinnern, dass die Bundeswehr unabhängig, ich möchte meinen, von Glaubensrichtungen bisher dort geholfen hat, wo es notwendig gewesen ist. Voraussichtlich noch in dieser Woche macht sich ein Hilfskonvoi des Deutschen Roten Kreuzes auf den Weg in die Sowjetunion. Wo und wie geholfen werden soll, wir werden in circa einer halben Stunde mit dem stellvertretenden Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes sprechen. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live and let live or let go. Oh, oh, oh, oh, I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? So smile. Just as soon let you go. But there's one thing I want you to know. You better look before you leap. Still waters run deep, and there won't always be someone there to pull you out. And you know what I'm talking about. So ich bleibe auch hier. Ich sollte Ihnen vielleicht mal die Uhrzeit sagen. Es ist 8 Uhr und gleich 19 Minuten. Polizeibeamte wühlten sich nahe der niederländischen Grenze durch 2,5 Tonnen Kohlköpfe. Die hatte ein 27-Jähriger auf seinem LKW geladen. Aber die Beamten fanden nicht nur Gemüse, sondern auch heiße Schmuggelware, gefälschte Luxusuhren und verwässertes Parfum. Und auf all dem auch noch eine Begleiterin des Fahrers. Sie hatte im Führerhaus keinen Platz mehr gefunden, saß also zwischen Uhren, Parfum und Kohlköpfen. Durch Zufall war die Polizei auf den Wagen aufmerksam geworden. Das Motorengeräusch war den Beamten laut und unruhig vorgekommen. Oh je, yeah. Bei uns wird's auch laut und unruhig. Adi schaltet sich zu, Mann, oh Mann. Ja, hallo liebe Hörer von RTL, hier ist euer Adi. Also ich muss sagen, ich schmuggel manchmal ja auch gern mal ein bisschen. Aber die Probleme von dem Mann, die möchte ich haben. Lautes Motorengeräusch. Mich macht ja schon das Geräusch der Uhren hier völlig wahnsinnig. Außerdem stinkt's im Diesel wie im Puma-Käfig, seit so eine Parfümflasche zerbrochen ist. Aber was soll ich machen? Man will ja auch mal ein paar Mark dazu verdienen. Bloß, eine Begleiterin hinten drin, das wäre mir echt zu gefährlich. Adi, wann sind wir denn da? Ruhe da hinten und duck dich! Adi Puczynski. Ja, das bin ich, Freunde. 30 Jahre ohne Führerschein. Und singt, während man sie mit den Augen verschlingt und die Luft ist schwer von Sehnsucht und von Rauch. Rau ihre Stimme, geschminkt das Gesicht, traurig ihr Lächeln, das nichts mehr verspricht. Keiner hört richtig hin und das bemerkt sie auch. Von Sehnsucht und von Rauch. Meistens begleitet ein Mann sie nach Haus. Sie liebt ihn voll Hass und dann schmeißt sie ihn raus. Und dann lacht sie voll Schmerz und manchmal weint sie auch. Als sie 30 war, schien ihr das Ziel noch klar. Der Himmel schreit, RTL aktuell das Wetter. Im Norden ist es weiterhin stark bewölkt mit einzelnen Regenfällen. Im Süden und Südwesten verbreitet Frost. Tagsüber wird es auch heute wieder sehr wolkig. Am Nachmittag gibt es einzelne Aufheiterungen. Es soll aber trocken bleiben. Die Temperaturen steigen kaum über 5 Grad. Morgen bleibt es kühl, aber es soll ein bisschen freundlicher werden. Die einzelnen Werte von heute früh. Hamburg 1, Köln 4, Koblenz 3 und München 1 Grad. Die Schlagzeilen jetzt mit Peter Escher. In der Ex-DDR stehen die meisten Personen- und Güterzüge auf dem Abstellgleis. Lediglich für die Hilfslieferungen in die Sowjetunion gibt's grünes Licht. In der britischen Presse rangiert Finanzminister Major als Thatcher-Nachfolger ganz, ganz vorn. Heute wählen die Konservativen im zweiten Anlauf ihren neuen Chef. Und in Paris explodierten am Morgen 2 Wohnhäuser. Mindestens 2 Menschen kamen dabei ums Leben. Das RTL-Reisewerk. Von wegen keine Zeit, hier ist eine, und zwar eine ganz genaue 8.38 Uhr. Wir hatten es vorhin gemeldet, es hat gekracht. In der Nähe von Düsseldorf gab es einen schweren Unfall. Iris Domakowski berichtet Näheres. Ja, es war der schwere Verkehrsunfall auf der A57. Heute Morgen kam zwischen Krefeld und Mörskapellen ein Laster von der Fahrbahn ab. Edmund Spitz von der Autobahnpolizei Mörs zu der Unfallursache. Ein LKW mit Hänger befährt den ersten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Goch. Während der Fahrt dreht sich der Fahrer zur Kabine um, um aus seiner Tasche eine Packung Zigaretten zu holen. Hierbei achtete er nicht mehr auf die Verkehrssituation und fuhr auf einen vorausfahrenden LKW mit Hänger auf. Das Zugfahrzeug 01, der auffahrende LKW, rutschte zur Hälfte in die dortige Böschung hinunter und muss mit einem Kran geborgen werden. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus nach Krefeld-Uerdingen gebracht. Kurze Zeit nach diesem Unfall ereignete sich ein Folgeunfall, in den 2 LKW verwickelt waren. Ein Fahrer wurde schwer verletzt. Die Autobahn wurde vorübergehend ganzspurig gesperrt. Seit 8 Uhr ist ein Fahrstreifen wieder frei. Im Augenblick aber immerhin noch 6 Kilometer Stau. Bis 9 soll der sich aufgelöst haben. You're just too good to be true. I love you, baby, and it's quite alright. I need you, baby, to warm a lonely night. I love you, baby. Trust in me when I. 8:42 RTL und guten Morgen, Deutschland. In der Sowjetunion ist der Notstand ausgebrochen. Die Leute haben nichts zu essen. Wir sollen irgendwie helfen, aber wie genau, das weiß man noch nicht so richtig. Christoph, was ist eigentlich los? Ja, ein bisschen sieht man es ja im Fernsehen jeden Abend, zum Beispiel lange Schlangen von frierenden Menschen, die versuchen, ein bisschen Essbares in den Läden zu ergattern. Fast unbezahlbar hohe Preise für Grundnahrungsmittel auf dem schwarzen Markt oder Lebensmittelkarten, die nichts wert sind, weil die Geschäfte keine Ware haben. Am Telefon jetzt der stellvertretende Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes, Bernd Hoffmann. Herr Hoffmann, ist es denn wirklich wahr, dass es diesen Winter hier in Europa, in der Sowjetunion, eine Hungersnot womöglich mit Toten geben könnte? Wir sind gerade von einem Besuch aus der Sowjetunion zurückgekehrt. Natürlich, die Lage ist außerordentlich schwierig. Die Menschen sind bedrückt, sie haben Sorge, sie haben Angst. Und es kann natürlich passieren, dass für besonders gefährdete Personengruppen, ich denke an alleinstehende alte Menschen, an kinderreiche Familien, in der Bevölkerung, die in der Sowjetunion 290 Millionen ausmacht und an einem unendlichen weiten Land, wie sollen denn diese Zielgruppen bestimmt und erreicht werden? Das heißt, wir konzentrieren uns beispielsweise auf Waisenhäuser, auf Kinder in Kinderheimen, auf alleinstehende Menschen in Heimen. Wir können ja nicht aus der Bundesrepublik glauben wollen, dass nun diese Hilfe, die in ungeheurer Weise anrollen wird, nun alles an Schwierigkeiten und Problemen, an Notlagen abdecken wird. Ich denke, dass diese Hilfe jetzt in den nächsten Wochen anlaufen wird. Und wir müssen auch sehen, wir müssen einen langen Atem haben. Dies wird nicht in 3-4 Wochen abgewickelt sein, sondern hier müssen wir planen für 3-6 Monate, so wie wir es beispielsweise für Einrichtungen der Sowjetunion jetzt getan haben. Vielen Dank, Bernd Hoffmann, stellvertretender Generalsekretär des DRK. Winterhilfe für die UdSSR, jeder kann mitmachen. Spenden bitte auf das Konto 41 41 41 des Deutschen Roten Kreuzes bei allen Banken und Sparkassen. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out. There ain't no one for to give you no pain. No Name, es ist 10 vor 9. Ich habe es vorhin ein paar Mal schon gesagt, es wird heute auch wieder regnen, wenn Sie Lust haben, vielleicht mal leise im Regen zu weinen. Kein Problem, in ein paar Minuten ist es möglich, zusammen mit Aha und Guten Morgen Deutschland. Rasch, Rita, PS-Sommerkatalog. Ab sofort in jedem Reisebüro. Für Flüge nach Mallorca, Kreta, Türkei. Hallo Rita. Die ist weg. Genau, ab Flughafen Luxemburg und Köln mit ATS-Reisen, unserem Urlaubspartner. Was Sie jetzt brauchen, ist ein Taschentuch und ein Regenschirm und ein Radio. Dann können Sie zusammen mit Aha im Regen heulen. Es gibt sicherlich schönere Dinge, aber die Musik ist gut. Crying in the Rain. Crying in the rain. stormy sky. You are now the rain from the tears in my eyes. You'll never know that I still love you so. Goodbye. RTL, das Wunschtelefon. Und bevor ich mal frage, wer dran ist am Wunschtelefon, darf ich mich von Ihnen zu Hause verabschieden. Bedanke mich fürs Zuhören. Wenn Sie Lust haben, hören Sie morgen wieder rein. Gibt es eine neue Ausgabe von Guten Morgen Deutschland von 6 bis 9 Uhr mit Stefan Ofirowski. Gleich geht's weiter mit Jochen und einer tollen Reise bei einem Tag wie kein anderer. So, jetzt kommt unser RTL Wunschtelefon. Hallo, wir sind hier heute Morgen dran. Hallo, hier ist Andrea Peters. Aus Monschau, ich wünsche mir den Titel It Must Have Been Love von Roxette und ich grüße alle, die mich kennen.